Widerstand. Diese Fahne, sie wehte einzelne Kaisers an. Doch die Lügen und der Verrat haben sie verbannt. Um unser Land zu stärken und zu lindern die Not, standen drei geheiligte Farben, schwarz, weiß und rot. Schwarz und weiß stand für das preußische Land, weiß und rot für den Reichs- und Landesstandverband. Schwarz, schwarz, weiß, weiß, rot, rot. Schwarz, schwarz, weiß, weiß, rot. Schwarz-Weiß-Rot, ja! National und fortschrittlich, ein aufrechtes Land. Über alle Grenzen wurde es mit Neid erkannt. 44 Jahre herrschte Frieden im Reich. Doch die Großmächte mit ihren Intrigen war dieser gleich. Schwarz, schwarz, weiß, weiß, rot, rot. Schwarz, schwarz, weiß, weiß, rot, rot. Schwarz, weiß, rot, ja. Du große deutsche Fahne, du bist euch vom Volk verkannt. Aber Deutschland, glaube mir, für uns hat sie Bestand. Keine andere Fahne kann geben, was sie uns damals bot. Deshalb wehren wir sie noch heute, diese Farben. Schwarz, weiß, rot. Schwarz, schwarz, weiß, weiß, rot, rot. Schwarz, schwarz, weiß, weiß, rot, rot. Schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß, rot, schwarz, weiß